Jacques le Fataliste et son Maître, Jakob und sein Herr. Ein Radioroman in 3 Folgen von Denis Diderot. Für den Funk eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. Folge 1. Wie waren die beiden zueinander gekommen? Oh, von ungefähr. Durch Zufall. Wie denn sonst? Wo kamen sie her? Aus dem nächsten besten Dorf an ihrem Weg. Wo gingen sie hin? Weiß man je, wohin man geht. Wie hießen die beiden? Sie hießen Jakob und sein Herr. Was sprachen die beiden miteinander? Jakob und sein Herr. Der Herr kein Wort. Jakob hingegen? Mein Hauptmann, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, alles, was uns an Gutem und Bösen auf Erden begegnet, steht dort oben geschrieben. Das ist ein großes Wort. Und er pflegte hinzuzusetzen, jede Kugel, die abgeschossen wird, hat ihre Adresse. Dein Hauptmann hatte recht. Der Teufel soll ihn holen. Wen? Den Hauptmann? Ach, woher denn? Den Wein schenken. Welchen Wein schenken? Und warum wünschst du deinen Nächsten zum Teufel, Jakob? Jakob, das ist nicht christlich. Sein Wein ist so miserabel, dass mir ganz sonderbar davon zumut wird. Er steigt mir zu Kopf. Ich vergesse, unsere Pferde zur Tränke zu führen. Mein Vater merkt's und gerät in Zorn. Ich werde bockig. Er holt seinen Stecken hervor und will mich prügeln. Und stellen Sie sich vor, eben in diesem Augenblick zog ein Regiment vorbei, um ins Feldlager zu marschieren. Aus lauter Ärger lasse ich mich anwerben. Wir beziehen unsere Stellung, die Schlacht nimmt ihren Lauf. Und die Kugel, die für dich bestimmt war, findet ihre Adresse. Sie haben es erraten, Herr. Sie trifft mich ins Knie. Und es ist gar nicht zu sagen, was dieser Schuss alles nach sich zog an guten und bösen Ereignissen. Sie greifen ineinander wie die Glieder einer Kette. Ohne diesen Schuss wäre ich wohl nie in meinem Leben verliebt oder lahm geworden. Du hast dich also verliebt. Und ob? Eines Schusses wegen. Eines Schusses wegen. Du hast mir nie eine Silbe davon gesagt. Das will ich glauben. Und warum nicht? So stand es dort oben geschrieben. Und jetzt? Ist der Augenblick vielleicht gekommen, wo ich deine Liebesgeschichte erfahren kann? Wer wollte das wissen? Auf gut Glück. Fang nur immer damit an. Und Jakob begann mit der Erzählung seiner Liebesabenteuer. Es war an einem Nachmittag im Herbst, die Luft war schwül, der Herr schlief ein. Die Nacht überraschte sie auf freiem Feld, sie waren vom Wege abgekommen. Der Herr geriet in Zorn und fiel mit der Karbatsche über seinen Diener her. Jakob aber sagte sich bei jedem Schlag... Auch der stand offenbar dort oben geschrieben. Lieber Hörer, du merkst es schon. Ich bin auf dem besten Wege und es hinge nur von mir ab, dich 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre auf Jakobs Liebeshändel warten zu lassen. Ich bräuchte ihn nur von seinem Herrn zu trennen und jeden von den beiden in so viele Abenteuer zu verwickeln, wie mir beliebte. Den Herrn könnte ich verheiraten und zum betrogenen Ehemann machen. Jakob ließe ich derweil nach Westindien deportieren. Den Herrn schickte ich ihm hinterher und dann könnte ich sie auf ein und demselben Schiff nach Frankreich zurückkehren lassen. Wer wäre imstande, mich daran zu hindern? Es ist ja so leicht, Geschichten zu erfinden. Doch diesmal sollen die beiden mit einer elenden Nacht davonkommen. Und du, treuer, geduldiger Zuhörer, mit diesem kleinen Aufschub. Grauen waren sie wieder auf ihren Gäulen und setzten ihren Weg fort. Und wo ging ihr Weg hin? Bester Zuhörer, du tust mir diese Frage schon zum 2. Mal. Und zum 2. Mal muss ich dir antworten, was kümmert es dich? Lasse ich mich erst einmal auf Ziel und Zweck ihrer Reise ein? Dann gute Nacht, Jakobs Liebesgeschichte. Also, stillschweigend ritten sie einige Zeit. Nun, Jakob, wo sind wir stehen geblieben? Da, wo sie eingeschlafen sind, bevor wir vom Weg abkamen, bevor sie zornig wurden und über mich herfielen. Meinetwegen. Ich gebe zu, dass ich verdrossen war. Ich auch. Also, weiter im Text. Die Schlacht nimmt ihren Lauf. Das feindliche Heer flieht, es läuft, wer laufen kann, die Sieger hinterdrein und jeder denkt nur an sich. Aber ich blieb auf dem Schlachtfeld liegen, begraben unter einer gewaltigen Menge von Toten und Verwundeten. Erst am Tag darauf lud man mich auf einen Karren, um mich ins Lazarett zu bringen. Ach Herr, ich glaube, es gibt keine schlimmere Verwundung als am Knie. Geh, Jakob, du machst Spaß. Beim Henker, Herr, das ist kein Spaß. Es gibt da, wo das Knie ist, ich weiß nicht, wie viele Knochen und Sehnen und andere Sachen. Ihr Diener hat vollkommen recht. Dies sagte ein Mann, der mit einem Mädchen hinter sich auf dem Sattel unseren Reisenden nachritt und ihnen zugehört hatte. Aber seine Rede ward von Jakob und seinem Herrn sehr übel aufgenommen. Was geht Sie mein Knie an? Was fällt Ihnen ein, sich in unsere Geschichte einzumischen? Was verstehen Sie davon? Recht viel, denn ich bin Wundarzt von Beruf, Ihnen zu dienen. Und ich werde Ihnen sogleich beweisen... Herr Doktor, setzen wir lieber unseren Weg fort und lassen wir diese beiden Herren in Frieden. Nein und nochmals nein. Ich will Ihnen beweisen und ich werde Ihnen beweisen, dass das Knie... Und indem er sich umdrehte, um zu beweisen, was zu beweisen war, stieß er seine Gefährtin an, sodass sie das Gleichgewicht verlor, vom Gaul fiel und mit dem einen Fuß am Steigbügel hängen blieb. Die Röcke schlugen ihr über dem Kopf zusammen. Jakob, nicht faul, hob sie auf und gab ihren Röcken die vorige Lage wieder. Das, Herr Chirurg, kommt beim Beweisen heraus. Das, mein Herr, kommt heraus, wenn man sich nichts beweisen lassen will. Streiten Sie sich nicht. Trösten Sie lieber dieses gefallene und wieder aufgehobene Frauenzimmer. Es ist weder deine Schuld, Mädchen, noch die Schuld des Herrn Doktor, noch meine, noch die meines Herrn, sondern es stand dort oben geschrieben, dass der Herr Doktor sich in meine Liebesgeschichte einmischen, dass du dabei eine Beule am Kopf davontragen und dass man deinen bloßen Hintern sehen sollte. Ach, was könnte unter meinen Händen aus diesem Abenteuer nicht alles werden, wenn ich deine Geduld, geneigter Zuhörer, auf die Folter spannen wollte. 1000 Raufhändel und Liebschaften würde ich zusammenhäufen, denn schließlich war diese Bäuerin unter ihrer Wäsche schön. Jakob und sein Herr hatten das wohl bemerkt. Und nicht immer lauert man der Liebe eine so verführerische Gelegenheit ab. Warum sollte Jakob sich nicht zum zweiten Mal verlieben? Warum sollte er nicht zum zweiten Mal seinen Herrn ausstechen? War ihm das denn schon einmal begegnet? Och, immer diese Fragen. Du willst also nicht, dass Jakob in der Erzählung seiner Liebschaft fortfahren soll? Ein für allemal. Erkläre dich. Macht sie dir Vergnügen oder nicht? Wenn ja, so wollen wir das Frauenzimmer wieder auf das Pferd des Wundarztes setzen, beide ihres Weges ziehen lassen und zu unseren Reisenden zurückkehren. Diesmal nahm Jakob das Wort. Das ist der Lauf der Welt. Sie, der Sie in Ihrem Leben noch nie verwundet worden sind und gar nicht wissen, was ein Schuss ins Knie heißen will. Sie wollen mir gegenüber, dem das Knie zerschmettert worden ist und der nun schon seit 20 Jahren hinkt... Meinetwegen, du magst recht haben. Überhaupt könntest du längst ein Lazarett erreicht haben, geheilt worden und in deine Liebesgeschichte verwickelt sein, wenn dieser unverschämte Schwätzer von einem Wundarzt uns nicht dazwischen gekommen wäre. Sie mögen sagen, was Sie wollen. Der Schmerz an meinem Knie war unbeschreiblich. Er wurde noch schlimmer davon, dass der Karren unbequem und der Weg schlecht war. Bei jedem Stoß stieß ich einen lauten Schrei aus. Weil es dort oben geschrieben stand, dass du schreien solltest. Allerdings, ich wäre verblutet, wenn mein Karren, der letzte in der Reihe, nicht vor einer Bauernhütte gehalten hätte. Ich verlangte, abgeladen zu werden. Man legte mich auf die Erde. Die Bäuerin kam und brachte mir einen Schluck Wein. Sie tauchte den Zipfel ihrer Schürze in Essig und rieb mir ihr Gesicht und Schläfen ab. Ah, das tat wohl. Elender Jakob, du Bösewicht. Jetzt sehe ich, worauf du hinaus willst. Herr, ich glaube, Sie sehen gar nichts. Hast du dich etwa in diese Frau verliebt? Hast du nicht ihren Mann, den Bauern, deinen Wohltäter betrogen? Und wenn ich das alles getan hätte, was ließe sich wohl dagegen einwenden? Steht es einem frei, sich zu verlieben oder nicht? Wenn es dort oben geschrieben gewesen wäre... Ich hätte mich ohrfeigen, mit dem Kopf gegen die Wand rennen, mir die Haare ausraufen können. Es hätte alles nichts genützt. Mir nicht und meinem Wohltäter auch nicht. Aber wenn man so denken wollte wie du, dann könnte man ja jedes Verbrechen begehen und bräuchte sich noch nicht einmal einen Vorwurf daraus zu machen. Der Einwurf, den Sie da machen, Herr, hat mir schon mehr als einmal das Hirn zermartert. Und doch, Können Sie mir ein Mittel sagen, wie sich die Schrift dort oben wegradieren lässt? Kann ich nicht ich sein? Und wenn ich ich bin, kann ich anders handeln als ich? Predigen Sie, so viel Sie wollen. Ihre Gründe mögen noch so gut sein. Aber sobald es dort oben geschrieben steht, dass ich Sie schlecht finden soll, sagen Sie selber, was kann ich machen? Kluger Zuhörer, nun siehst du wohl selber, wie weit ich dieses Gespräch über einen Gegenstand ausdehnen könnte, von dem man seit 2000 Jahren so viel geschwatzt und geschrieben hat, ohne deswegen um ein Haarbreit vorwärts gekommen zu sein. Weißt du mir also für das, was ich dir sage, nicht viel Dank, so wisse ihn mir wenigstens für das, was ich dir erspare. Am anderen Tag brach der Herr das Stillschweigen und er fing mit dem gewöhnlichen Refrain an. Nun, Jakob, weiter in deiner Geschichte. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. So oft bin ich unterbrochen worden, dass ich ebenso wohl gleich wieder von vorn anfangen könnte. Untersteh dich. Du hattest dich von deiner Ohnmacht erholt. Du lagst in einer Bauernhütte. Die Bäuerin nahm sich deiner an. Gewiss. Jetzt fehlte mir nur noch ein Wundarzt. Der Bauer schickte seine Kinder aus, einen zu suchen. Unterdessen wurde mein Knie mit Kompressen belegt und in Binden gewickelt. Man ermahnte mich, Geduld zu haben, es war spät. Nach dem Abendbrot wandelte den Bauern eine üble Laune an und er suchte einen Grund, mit seiner Frau zu zanken. In die Mühle hättest du gehen sollen, wie ich es angeschafft habe. Ich will morgen hingehen. Und außerdem, wärst du in die Mühle gegangen, dann hättest du nicht an der Tür gestanden. Wärst du nicht an der Tür gestanden, dann hätte niemand... Aber in diesem Augenblick hatte sich ein Chirurg eingefunden. Und dann gleich noch einer und endlich ein dritter mit dem ausgeschickten Kind. So warst du unter Wundärzten wie der heilige Rochus unter seinen vielen Hüten. Der erste war, als der Sohn des Bauern zu ihm kam, nicht zu Hause gewesen. Da hatte seine Frau nach dem zweiten geschickt und der dritte war mit dem Boten angelangt. Ah, guten Abend, Gevattern. Treffen wir uns hier? Ich habe mich beeilt. Warm ist mir geworden. Gibt's hier nichts zu trinken? Siehst du, Frau, wärst du nicht an der Tür gestanden, so bräuchtest du jetzt nicht noch eine Flasche Wein aus dem Keller zu holen. Oh. Nur nicht so viel gestöhnt und gejammert. Geduld, Geduld. Wir wollen euch gleich helfen. Oh. Man wird doch noch sein Glas austrinken dürfen. Wer es für wahr nimmt, was ich euch da erzähle, der irrt vielleicht weniger, als wer es für ein Märchen hält. Denn es ist klar wie der Tag, dass ich keinen Roman schreibe. Gerade das, was ein Romanschreiber auszunutzen nicht ermangeln würde, lasse ich außer Acht. Sag selber, Zuhörer, der du dich auskennst in solchen Dingen, welchen Nutzen hätte nicht ein Skrupelloser, ein anderer als ich, aus der Erscheinung dieser drei Wundärzte gezogen? Er hätte sie 4, 5, 6 Flaschen leeren lassen, ihre Unterredungen ausgebreitet, die Fülle ihrer Heilerfolge, Jakobs Ungeduld, die böse Laune des Hausherrn. Jakob ist ein Kind des Todes, wenn ihm nicht auf der Stelle das Bein abgenommen wird. Im Gegenteil, man muss die Kugel und das Stück Tuch, das in die Wunde gedrungen ist, herausziehen und er wird alsbald genesen. Ganz recht. Wer hat ganz recht? Ihr alle beide. Und sie wären übereinander hergefallen und hätten sich mit Beleidigungen überhäuft. Und viel würde nicht gefehlt haben, so hätten sie sich geprügelt. Siehe, lieber Zuhörer, das alles erlasse ich dir. Aber dafür wird man nun vor unseren Augen alle Amputationswerkzeuge auskramen. Und wir werden Zeugen sein müssen, wie der Patient geschnitten und gebrannt wird. Das wäre also nicht nach eurem Geschmack? Nun gut, so will ich über die Operation hinwegschlüpfen. Aber um alles Geld der Welt möchte ich meinen Zuhörern nicht verschweigen, dass Jakobs Herr seinem Pferd just an einem Graben die Sporen gab, so unglücklich, dass es stolperte und fiel. Jakobs Herr aber stieß sich sehr hart an einem spitzen Stein. Mein Knie, ich bin des Todes! Und schrie wie am Spieß. Mein Knie, ich bin des Todes! Ich habe das Knie gebrochen. Nun war Jakob die beste Haut von der Welt und er hing zärtlich an seinem Herrn. Und doch möchte ich wissen, was in diesem Augenblick auf dem Grunde seiner Seele vor sich ging. Was meint ihr? Konnte er sich das Lachen verkneifen? Und sein Herr? Wäre es ihm nicht lieber gewesen, er hätte sich an einer anderen Stelle verletzt, als ausgerechnet am Knie? Ich frage euch und frage mich, wogegen er wohl empfindlicher war, gegen den Schmerz oder dagegen ausgelacht zu werden. Jakobs Herr sich von seinem Sturz und von seiner Angst ein wenig erholt hatte, gab er seinem Pferd erst recht die Spuren, sodass es wie der Blitz mit ihm davonrannte. Und was tat Jakobs Gaul? Er tat dasselbe. Denn es herrschte zwischen beiden Tieren dieselbe Vertraulichkeit wie zwischen ihren Reitern. Es waren zwei Paar Freunde. Als die beiden Pferde atemlos wieder in ihren gewöhnlichen Schritt kamen, sagte Jakob: Nun, Herr, was halten Sie jetzt davon? Wovon denn? Von einer Wunde am Knie. Ich bin deiner Meinung, es gibt nichts Schlimmeres. Aber welche Wunde meinen Sie? Die Wunde am Knie. An Ihrem Knie? Nein, nein, an deinem Knie, an meinem Knie. An allen Knien der Welt. Lieber Herr, Sie haben das Ding nicht richtig überlegt. Seien Sie überzeugt, wir bedauern niemanden als uns selbst. Was für ein Unsinn. Jemand schreit und Sie fragen ihn, woran er leide. Ich habe Schmerzen, antwortet jener. Aber was soll das heißen, fragen Sie sich. Sie werden diesem Wort Schmerzen erst in dem Augenblick eine Bedeutung beilegen können, da es Ihr Gedächtnis an eine schon gehabte Empfindung erinnert. Und selbst dann... Was für ein Sophist du doch bist, Jakob. Ach, wenn ich nur meine Gedanken so von mir geben könnte, wie ich sie denke. Aber dort oben steht es geschrieben, dass ich die Dinge zwar im Kopf habe, dass mir aber die rechten Ausdrücke dafür nie in den Mund kommen sollen. Um aber auf ein Leiden zurückzukommen, das wir beide kennen, ich will sagen, auf die Geschichte meines Knies, welches durch Ihren Sturz nun fast zu Ihrem eigenen geworden ist. Nein, Jakob, genug von diesen Knien. Kommen wir lieber wieder auf deine Liebesabenteuer zu sprechen, die übrigens durch meine Leiden fast ebenfalls zu den meinigen geworden sind. Gut. Ich war nun verbunden und fühlte ein wenig Linderung. Die Ärzte waren nach Hause gegangen und meine Wirtsleute hatten sich zu Bett gelegt. Nur ein paar Bretter, deren Spalten man mit Löschpapier verklebt hatte, trennten ihre Schlafkammer von der meinigen. Lass mich zufrieden. Ich konnte nicht einschlafen. Ich mochte es anstellen, wie ich wollte, so hörte ich doch jedes Wort, das sie sprach. Lass mich zufrieden, Mann. Ich habe heute keine Lust dazu. Es macht mir kein Vergnügen, jetzt, wo dieser arme, unglückliche Mensch vor unserer Tür liegt. Wer weiß, vielleicht muss er gar sterben. Frau, das alles kannst du mir nachher sagen. Lass mich. Wenn du nicht aufhörst, stehe ich auf. Wenn du dich allzu lange bitten lässt, wirst du am Ende leer ausgehen. Es ist nicht, dass ich mich bitten lasse. Es ist nur, weil du manchmal so hart bist. So. Auf einmal wurde es ziemlich still und erst nach einer Weile sprach der Mann. Und was ich dennoch sagen wollte. Du weißt, das Jahr ist schlecht. Der Wein will gar nicht geraten. Das Korn ist zu teuer und es gibt nirgends Arbeit. Niemand bezahlt, was er schuldig ist. Die Gläubiger sind so hart, dass man verzweifeln könnte. Und bei solchen Zeiten nimmst du einen Unbekannten auf, der uns nun so lange auf dem Halse liegen wird, wie es Gott und dem Wundarzt gefällig ist. Der hat mit seinen Kollegen schon heute Abend mehr Wein ausgetrunken, als wir alle in einer Woche. Und wer soll ihn bezahlen? Kannst du mir das sagen? Ja, du hast recht. Aber was tust du, wo es uns doch so knapp und spärlich geht? Du machst mir ein Kind, als hätten wir nicht schon Kinder genug. Sag das nicht. Oh doch, ich weiß ganz gewiss, dass ich schwanger werde. Das sagst du immer. Es ist jedes Mal so weit gekommen, wenn mir hinterher das Ohr juckte. Und jetzt gerade juckt es mich so stark wie nie zuvor. Ach, dein Ohr. Was versteht dein Ohr davon? Rühr mich nicht an. Lass mein Ohr in Ruhe. Fass es ja nicht an. Bist du denn ganz verrückt? Das wirst du noch bereuen. Ach, woher denn? Erst willst du nicht aufhören... Und dann nach einem Monat fängst du an zu brummen, als ob es meine Schuld gewesen wäre. Ach, woher denn? Und in 9 Monaten erst, da möchte ich dich hören. Ach, woher denn? Also gut, du hast es gewollt. Ja, ja. Dass du dir es aber gut merkst und nicht hinterher so tust, als könntest du dich nicht erinnern, wie all die anderen Male. Nein, nein. Und so geschah es dann, dass unter lauter Nein, Nein und Ja, Ja dieser Mann, der so böse auf seine Frau war, weil sie einer gutmütigen Anwandlung nachgegeben hatte. Genau dieselbe Betrachtung habe ich auch angestellt. Dass dieser Mann nicht sehr konsequent war, ist gewiss. Aber er war jung und seine Frau hübsch. Und nie macht man mehr Kinder als zur Zeit der Not und des Mangels. Es ist wahr. Niemand arbeitet mehr an der Vermehrung der Bevölkerung als die armen Leute. Es ist auch ihr einziges Vergnügen. Man tröstet sich bei Nacht über die Leiden des Tages. Während ich mir das selber sagte, empfand ich einen heftigen Stich im Knie und ich rief aus, ach, mein Knie! Ach, liebe Frau! Ach, lieber Mann, Aber der Fremde. Was ist mit ihm? Wenn er nun etwas gehört hat. Mag er doch hören, was er will. Ich getraue mich nicht, ihm morgen ins Gesicht zu sehen. Ach was, bist du nicht meine Frau? Bin ich nicht dein Mann? Hat ein Mann seine Frau? Hat eine Frau ihren Mann für nichts und wieder nichts? Oh, was hast du? Mein Ohr. Was fehlt ihm denn? Es juckt mich noch viel ärger als vorhin. Schlaf nur, dann wird es schon vergehen. Ich kann nicht. Ach, mein Ohr, mein Ohr. Du mit deinem ewigen Ohr. Ich mag ihn nicht entdecken, was zwischen den beiden vorging. Nur, dass die Frau noch verschiedene Male leise und hastig wiederholte. Mein Ohr, mein Ohr. Nur, dass sie zuletzt in abgerissenen Silben und mit erlöschender Stimme stammelte. Mein Ohr, mein Ohr. Nur, dass sie schließlich stillschwieg und dass dieses Stillschweigen in mir die Vorstellung erweckte, als sei ihr Ohrjucken auf irgendeine Weise zur Ruhe gekommen. Das machte mir Vergnügen. Und ihr auch. Jakob, Hand aufs Herz. Willst du mir schwören, dass es nicht diese Frau war, in die du dich verliebt hast? Ich schwöre. Desto schlimmer für dich. Desto schlimmer oder desto besser? Sie glauben wohl, Herr, dass eine Frau mit einem solchen Ohr einem gern Gehör gibt? Ich glaube, dass es dort oben so geschrieben steht. Und nun gerieten sie in einen Streit ohne Ende über die Frauen. Der eine behauptete, sie wären gut, der andere, sie wären böse. Und sie hatten beide recht. Der eine sagte, sie wären dumm, der andere, sie wären geistvoll. Und sie hatten beide recht. Der eine, sie wären falsch, der andere, sie meinten es aufrichtig, und sie hatten beide recht. Der eine, sie wären geizig, der andere, sie wären freigebig, und sie hatten beide recht. Der eine, sie wären hässlich, der andere, sie wären schön, und sie hatten beide recht. Der eine, sie wären geschwätzig, der andere, sie wären verschwiegen, und sie hatten beide recht. Der eine aufrichtig, der andere verstohlen, der eine unwissend, der andere aufgeklärt, der eine sittsam, der andere ausschweifend, der eine töricht, der andere gescheit, der eine groß, der andere klein. Und sie hatten beide recht. Um aber wieder auf deine Liebesgeschichte zurückzukommen. Nein, Herr, lassen Sie uns lieber nicht wieder damit anfangen. Willst du nicht mehr, dass ich sie erfahre? Ich schon, aber das Schicksal will es nicht. Sobald ich damit anfange, wird etwas passieren, das mir das Wort vom Munde wegnimmt, als wenn der Teufel selbst es auf mich abgesehen hätte. Ich sage Ihnen, ich werde nie mit dieser vermaledeiten Geschichte zu Ende kommen. Dort oben steht es so geschrieben. Du könntest es wenigstens versuchen. Wie wäre es, wenn wir es umgekehrt anfingen und Sie erzählten mir von Ihren Liebschaften? Vielleicht würde der Zauber dadurch gebrochen. Der Herr fing an zu gähnen. Gähnend schlug er mit der Hand auf den Deckel seiner Uhr, und indem er darauf schlug, sah er in die Ferne, und indem er in die Ferne sah, sprach er zu Jakob. Bemerkst du nicht etwas? Ja. Und ich wette, dass dieses etwas dafür sorgen wird, dass weder ich mit meiner Liebesgeschichte vorankomme, noch Sie mit der Ihrigen anfangen können. Jakob hatte recht. Das Ding, das auf sie zukam und dem sie entgegenritten, war ein schwarz behangener Wagen von 4 schwarzen Pferden gezogen, die mit schwarzen, bis auf die Erde schleppenden Tüchern bedeckt waren. Auf dem Bock saß ein schwarzer Kutscher mit heruntergeschlagenem Hut, von dem ihm ein langer schwarzer Flor über die Schulter herabfloß. Ach, mein Hauptmann, mein armer Hauptmann. Er ist es. Ich kann nicht daran zweifeln. Hier ist sein Wappen. Jakob schrie, fiel fast von seinem Pferd, riss sich die Haare aus, wälzte sich auf dem Erdboden. Und wirklich stand auf dem Wagen ein langer Sarg, mit einem Leichentuch behangen. Auf dem Tuche lagen ein Degen und ein Ordensband, und neben dem Sarg saß ein Priester und psalmodierte. Der Wagen setzte seinen Weg fort. Jakob folgte ihm klagend und weinend. Sein Herr ritt fluchend hinter Jakob her. Die Bedienten bekräftigten dem armen Diener, dass der Kondukt seinen Hauptmann führe. Was für ein haarsträubender Unsinn. Seitdem nämlich der Tod eines Freundes, der ebenfalls Hauptmann war, diesen Offizier des Vergnügens beraubt hatte, sich wenigstens einmal die Woche auf schwere Degen zu schlagen, sei er in eine Schwermut verfallen, die seinem Leben nach kurzer Zeit ein Ende gemacht habe. War denn Jakobs Hauptmann von allen guten Geistern verlassen? Warum so voreilig? Was weißt du davon, werter Freund und unduldsamer Zuhörer? Weißt du denn, wie es dabei zugegangen ist? Wie denn? Na, das will ich dir gerne sagen. aber erlaube wenigstens, dass Jakob zuerst seinem Hauptmann den Tribut des Lobes, der Tränen und des Bedauerns zollt, der diesem gebührt, und dass er sich bei seinem Herrn entschuldigt, dass die beiden Jakob und sein Herr sich wieder aufs Pferd schwingen und auf ihren Weg machen. Meinetwegen. Aber um Himmels Willen, wo wollten die beiden Reisenden eigentlich hin? Aber um Himmels Willen, gebe ich dir zur Antwort, weiß man je, wohin man will? Zum Beispiel du, wohin willst du? Muss ich dich wirklich an Aesops Abenteuer erinnern? Eines Abends sagte sein Herr zu ihm: Aesop, geh ins Bad und sieh dich um. Wenn es nicht zu viele Leute gibt, wollen wir baden. Ich weiß nicht, ob es Sommer oder Winter war, denn die Griechen badeten sich zu allen Jahreszeiten. Ich weiß aber, dass Aesop sich auf den Weg machte, denn er war ein Sklave und musste seinem Herrn gehorchen. Unterwegs aber traf er eine Patrouille, und der Wächter fragte ihn: Wohin? Woher soll ich das wissen, mein Bester? Was, du weißt nicht, wohin du gehst? Vagabund, marsch ins Gefängnis. Du siehst, dass ich recht hatte, als ich dir sagte, ich wüsste nicht, wohin ich ginge. Denn ich wollte ins Bad, und nun schleppst du mich ins Gefängnis. Jakob folgte seinem Herrn, so wie du dem deinen folgst, und Jakobs Herr folgte seinem Herrn, wie Jakob ihm. Aber wer war der Herr von Jakobs Herrn? Oh, was für eine Frage. Fehlt es einem wohl in dieser Welt an Herren, hä? Jakobs Herr hatte, wie du, bester Zuhörer, Herren im Überfluss. Und so konnte er es sich leisten, sie fortwährend zu wechseln, von einem Tag auf den anderen. Ja, so sind die Menschen. Und so war auch Jakobs Herr. Ja, wankelmütig wie du, mein Zuhörer, neugierig wie du, lästig wie du und fragesüchtig wie du. Warum? Fragte er so viel. Ja, schöne Frage. Er wollte wissen, wie es weitergeht. Und wenn auch du das wissen willst, so brauchst du nur auf mich zu hören. Seliger Hauptmann, mein armer Hauptmann, er hat immer gesagt, alles, was uns an Gutem und Bösem auf Erden begegnet, steht dort oben geschrieben. Man müsste es nur lesen können. Gewiss, Herr. Aber warum weinst du, Jakob? Mein armer Hauptmann, er geht dahin, wohin wir alle müssen. Ich bin gewiss, dass es sein Sarg war, der uns vorhin begegnet ist. Ich sah sein Wappen und seinen Degen auf dem Leichentuch. Weine nur und tu dir keinen Zwang an. Ich möchte, dass deine Wehklage heftig und ungebunden sei, damit sie umso kürzer dauere. Setze deinem Schmerz kein anderes Ziel, als welches die Zeit ihm setzen wird. Wir wollen uns bei dem Verlust unserer Freunde dem allgemeinen Gang der Dinge unterwerfen, wie wir diesem Gang der Dinge auch uns selbst unterwerfen werden, wenn es ihm belieben wird, über uns das Los zu fällen. Die Erde, die man in diesem Augenblick umwühlt, wird sich über dem Staub des Geliebten widersetzen und befestigen. Aber deine Seele wird ihre ganze Empfindlichkeit behalten. Herr, das ist alles wunderschön gesagt, aber wozu beim Teufel ist es gut? Ich habe meinen Hauptmann verloren, ich bin untröstlich darüber. Und Sie? Sie beten mir wie ein Papagei ein Stück aus dem Trostschreiben eines Herrn oder einer Dame an eine andere Dame her, die ihren Geliebten verloren hat. Ich glaube, es war von einer Dame. Und ich glaube, es war von einem Mann. Aber von wem es auch sein mag, wozu beim Teufel soll es gut sein? Halten Sie mich für die Geliebte meines Hauptmanns? Herr, mein Hauptmann war ein ehrenwerter Mann und ich bin ein anständiger Kerl gewesen. Merken Sie sich das? Das bestreitet doch niemand, Jakob. Was soll dann aber Ihre Trostlitanei? Sie kommt mir überflüssig vor, gleichgültig, ob sie ein Herr verfasst hat oder eine Dame. Jakob, du hast aber aufmerksam zugehört, als ich dir die Stelle vortrug. Kann man denn weghören, wenn jemand etwas so Lächerliches sagt? Vortrefflich, Jakob. So habe ich meine Absicht erreicht und dich unvermerkt von deinem Schmerz abgelenkt. Gesteh nun selbst, ist nicht der Gedanke an deinen Hauptmann jetzt so weit von dir entfernt wie der Leichenwagen, der ihn zu seiner letzten Wohnung bringt? Und wenn es sich so verhält, kannst du dann nicht die Erzählung deiner Liebesgeschichte wieder aufnehmen, dort, wo du stehen geblieben bist, als wir jenem Leichenwagen begegneten? Ich glaube, Sie haben recht. Aber wo war ich stehen geblieben? Das weiß ich nicht mehr. Ich ließ mich anwerben. Das hast du schon erzählt. Ich zog in die Schlacht. Weiter. Ich wurde verwundet. Das haben wir längst erfahren. Ich fand einen Wundarzt und fragte ihn, haben Sie vielleicht ein Bett frei? Nein. Was? Nicht einmal gegen Bezahlung, gegen gute Bezahlung? Oh, gegen Bezahlung. Das ist was anderes. Aber Ihr Freund sieht mir gar nicht danach aus, als könntet Ihr bezahlen, oder gar gut bezahlen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Aber werde ich bei Ihnen auch gut gepflegt? Auf das Beste. Meine Frau versteht sich darauf. Und meine Tochter auch. Sie wird Sie rasieren und Ihnen den Verband abnehmen. Und was wird das kosten? Für Wohnung, für Essen und Trinken, für Arzneien und dann für meine Mühe. Das macht. Aber lieber Herr, mir kommt es vor, als hörten Sie mir gar nicht zu. So ist es. Es stand dort oben geschrieben, Jakob, dass du diesmal reden solltest, ohne dass dir jemand zuhört. Wenn man jemandem nicht zuhört, so denkt man entweder an gar nichts oder an etwas ganz anderes. Welches von beiden war bei Ihnen jetzt der Fall? Das Letztere. Ich dachte über das nach, was einer der Diener in Trauerkleidern, die den Leichenwagen begleiteten, zu dir gesagt hat. Und was hat er gesagt? Dein Hauptmann soll durch den Tod eines Freundes seines größten Vergnügens beraubt worden sein. Und dieses Vergnügen soll darin bestanden haben, sich wenigstens einmal jede Woche mit ihm auf schwere Degen zu schlagen. Das ist doch unbegreiflich. Ich begreife es recht wohl. Mir aber ist es ein Rätsel. Und du wirst mir einen Gefallen tun, wenn du mir hilfst, es zu lösen. Und was hätten Sie davon? Wenig. Ich glaube aber, du möchtest gern, dass man dir zuhört, wenn du redest. Allerdings. Wie kann ich dir zuhören, Jakob, solange mir diese rätselhafte Rede im Kopf herumspukt? Befreie mich also davon, ich bitte dich. Meinetwegen. Aber schwören Sie mir wenigstens, dass Sie mich nicht dabei unterbrechen werden. Ich will dir es auf jeden Fall versprechen. Mein Hauptmann, ein guter Mann, ein galanter Mann, ein Mann von Verdienst, aber ein wenig Sonderling, hatte Freundschaft mit einem anderen Offizier vom selben Korps geschlossen, der ebenfalls ein guter Mann war, ein galanter Mann, ein Mann von Verdienst, aber, um die Wahrheit zu sagen, auch er war ein bisschen sonderbar. Und somit. Jakob wollte eben anfangen, die Geschichte seines Hauptmanns zu erzählen, als sie einen Tross von Leuten und Pferden hinter sich herkommen hörten. Es war der Leichenwagen, der wieder zurückkehrte. Er war umringt. Von Zöllnern? Nein. Von Gendarmen? Vielleicht. Jedenfalls marschierten vor dem Wagen mit dem Sarg der Kutscher ganz in Schwarz mit auf den Rücken gebundenen Händen. Zwei Bediente ganz in Schwarz mit auf den Rücken gebundenen Händen. Und ebenso gefesselt ein Priester im Ornat, der im Brevier Gebete für den Verstorbenen las. Mein Hauptmann, vielleicht ist er gar nicht tot. Jakob wendete sein Pferd, gab ihm die Sporen und sprengte dem vorgeblichen Leichenzug entgegen. Aber er war ihm noch auf keine 30 Schritt nahe gekommen, als die Zöllner oder Gendarmen ihm zuriefen, »Halt, zurück, oder du bist ein Kind des Todes!« Da hielt Jakob sein Pferd an und ging mit sich zu Rate. Es kam ihm aber so vor, als ob ihm eine Stimme zurate. Kehr um. Und das tat er. Nun, Jakob, was ist geschehen? Das weiß ich nicht. Vielleicht waren es Schmuggler, die diesen Sarg mit Konterbande gefüllt hatten, und die Zöllner sind ihnen auf die Schliche gekommen. Aber wozu denn dieser Wagen mit dem Wappen meines Hauptmanns? Oder ist es am Ende eine Entführung? Man hat vielleicht in diesem Sarg, was weiß ich, eine Frau, ein Mädchen oder eine Nonne versteckt. Aber wozu denn dieser Wagen mit dem Wappen meines Hauptmanns? Meinetwegen mag es gewesen sein, was es will. Nur erzähl mir endlich die Geschichte zu Ende. Sie bestehen darauf. Aber vielleicht lebt mein Hauptmann noch. Was tut das zur Sache? Ich rede nicht gern von den Lebenden. Sie verderben einem allzu leicht die Geschichte, die man erzählt. Mag man nun Gutes oder Böses über sie sagen? Das Gute verpfuschen sie und das Böse machen sie wieder gut. Das Beste wird sein, du erzählst die Sache, wie sie ist. Wir reisten durch Orléans, mein Hauptmann und ich. In der ganzen Stadt sprach man nur von einem Bürger namens Le Pelletier, der so barmherzig war, dass er sein ganzes Vermögen nach und nach den Bettlern und den Armen gab. Am Ende bettelte er selbst von Tür zu Tür, um in anderer Leute Beutel die Almosen zu suchen, die er aus dem seinigen nicht mehr nehmen konnte. Die Meinungen über diesen Herrn waren vermutlich sehr geteilt. Unter den Armen nicht, aber die Reichen betrachteten ihn als eine Art Wahnsinnigen. Und es fehlte wenig, dass seine Verwandten ihn nicht als Verschwender hätten einsperren lassen. Während wir uns in einem Gasthof erfrischten, baten wir einen Kellner, uns den ganzen Verlauf der Sache zu erzählen. Herzlich gern. Ich brachte gerade Herrn Obertot, der gleich gegenüber der Kapuzinerkirche wohnt, etwas Schinken und eine Flasche Wein. Er stand in der Tür und begrüßte Herrn Le Pelletier, der eben vorbeikam. Wie geht es Ihnen? Gut, dass ich Sie treffe, Herr Obertot. Wollen Sie mir nicht ein Almosen für die Armen geben? Nein, heute nicht, Herr Le Pelletier. Wenn Sie wüssten, für wen es ist, für eine arme Wöchnerin, die eben niedergekommen ist und keine Lumpen hat, um ihr Kind daran zu wickeln. Ich kann Ihnen nicht helfen. Lassen Sie sich erweichen, guter, mitleidiger Herr Obertot. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn ich geben will, so lasse ich mich nicht erst lange bitten. Mit diesen Worten drehte Herr Obertot sich um und ging in sein Haus. Aber Herr Le Pelletier folgte ihm, von der Diele ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer in die Hinterstube, und dort geriet Herr Obertot so außer sich über die Zudringlichkeit des Herrn Le Pelletier, dass er ihm eine Ohrfeige gab. Und der stieß ihm nicht sogleich seinen Degen durch den Leib? Es war mein Hauptmann, der den Kellner das fragte, und dieser antwortete ihm... Nein, Herr. Rennt man denn den Leuten gleich den Degen durch den Leib? Was tat er dann? Er lächelte und sagte zu Herrn Obertot... Diese Ohrfeige war für mich. Aber wo bleibt Ihre Gabe für die Armen? Bei diesen Worten brachen alle, die uns zuhörten, in einen Ausruf der Bewunderung aus. Nur nicht mein Hauptmann, der vielmehr erst recht hitzig wurde. Ihr Herr Le Pelletier ist ein schlechter Kerl, ein Feigling, ein Narr, dem jedoch dieser Degen hier an meiner Seite schleunigst Genugtuung verschafft hätte, wenn ich zugegen gewesen wäre. Ihr Herr Obertot hätte von Glück sagen können, wenn es ihn nichts weiter als Nase und Ohren gekostet hätte. Nun, Sie sind Offizier und Herr Le Pelletier war ein Christ. Sie haben eben nicht dieselben Begriffe von einer Ohrfeige. Die Backe eines ehrlichen Mannes ist die Backe eines ehrlichen Mannes. Das ist nicht ganz die Meinung des Evangeliums. Das Evangelium ist in meinem Herzen und in meiner Degenscheide. Ich kenne kein anderes. Ihr Evangelium, Herr Hauptmann, ist, ich weiß nicht wo. Und das meinige steht dort oben geschrieben. So soll ein Kellner sprechen? Verwünschter Schwätzer, ich höre, dass du es bist, der da redet. Jakob merkte wohl, dass sein Herr schlechte Laune hatte, und deswegen schwieg er eine ganze Weile lang. Erst als sie eine weite Ebene überquert hatten, fing er wieder an. Lieber Herr. Aha, hast du die Sprache endlich wiedergefunden? Das freut mich für uns beide. Denn ich fing an, Langeweile zu haben, dass ich dich nicht hörte. Und du, dass du nicht redetest. Also rede. Meines Hauptmanns bester Freund war ihm an Alter, Geburt, Dienstjahren und Verdiensten fast gleich. Der einzige Unterschied zwischen ihnen war, dass der eine reich, der andere arm war. Mein Hauptmann war der Reiche. Eine solche Gleichheit musste entweder die stärkste Sympathie oder die stärkste Antipathie erzeugen. Und sie erzeugte beides. Verdammter Gaul, wo bist du hin? Immer Bock, dies Vieh. Ja, sie erzeugte beides. Es gab Tage, wo sie die besten Freunde von der Welt waren und andere, wo sie sich tödlich hassten. An den Freundschaftstagen umarmten sie sich, vertrauten einander ihre Leiden, Freuden und Geheimnisse an und fragten einander um Rat. Trafen sie sich den Tag darauf, so gingen sie aneinander vorbei, ohne sich einen Blick zu schenken, nannten sich mein Herr, gaben einander harte Worte, zogen vom Leder und schlugen sich. Wenn einer von beiden verwundet war, so warf sich der andere über seinen Kameraden, geriet außer sich, vergoss Tränen und wich nicht von seinem Bett, bis er wieder hergestellt war. 8 Tage, 14 Tage, einen Monat darauf ging das Ding von vorn an. Einmal sagte ich zu meinem Hauptmann, ich weiß nicht, was dieses verwünschte Pferd hat. Immer will es anderswohin als ich. Aber, Herr Hauptmann, sagte ich, wenn Sie Ihren Freund nun umbrächten. Bei diesen Worten liefen ihm die Tränen über die Backen und er lief wie verrückt auf sein Zimmer. Und 2 Stunden später brachte ihn entweder sein Kamerad verwundet nach Hause oder er selbst leistete seinem Freund diesen Dienst. Kurz, es half nichts, man musste die beiden trennen. Dies geschah endlich durch einen Befehl des Kriegsministers, dem man Nachricht von ihrer sonderbaren Beharrlichkeit gegeben hatte. Aber kaum waren die beiden voneinander getrennt, so verfielen sie in die tiefste Schwermut. Verwünschte Bestie, willst du wohl deinen Kopf gerade halten? Mein Hauptmann erbat sich Urlaub. 2 Meilen von seiner Garnison verkaufte er sein Pferd, verkleidete sich als Bauer und begab sich nach dem Ort, wohin man seinen Freund versetzt hat. Er kam an. Aber wie sehr sie sich auch Mühe gaben, die Freude des Wiedersehens zu verbergen, so schöpften doch einige andere Offiziere, die von der Sache wussten, Verdacht und warnten den Platzkommandanten. Dieser war ein Fuchs. Er dachte sich, dass diese beiden Leute nicht 8 Tage am selben Ort zubringen konnten, ohne dass ihre Tollheit sie wieder erfasste. Und so geschah es auch. Du siehst, lieber Zuhörer, wie zuvorkommend ich bin. Es hinge nur von mir ab, Jakobs Erzählung zu unterbrechen, den Pferden, die den schwarz verhangenen Wagen zogen, einen Peitschenhieb zu geben, die Zöllner und Gendarmen Jakob ergreifen und festnehmen zu lassen. Ich könnte dich ungeduldig machen, aber ich tue es nicht. Denn dazu müsste ich lügen. Und ich liebe die Lüge nicht. Und du weichst nie von den Tatsachen ab? Nein. Das heißt, sofern es nicht nützlich und durch die Umstände geboten ist. Aha. Tatsache ist, dass Jakob und sein Herr den verhangenen Wagen nicht mehr sahen und dass Jakob beständig in Unruhe wegen des Gebarens seines Gauls in seiner Erzählung fortfuhr. Wirklich wurde eines Tages dem Platzkommandanten hinterbracht, es hätte zwischen dem Bauern und dem Offizier einen lebhaften Streit gegeben. Hierauf hätten sich die beiden zu einem Bankier in der Stadt begeben, wo sie noch verweilten. Später erfuhr man, was sie beschlossen hatten. Weil sie nicht hoffen durften, sich je wiederzusehen, wollten sie sich auf Tod und Leben schlagen. Und mein Hauptmann, der wie gesagt reich war, fühlte selbst im Augenblick der Raserei die Gesinnungen der zärtlichsten Freundschaft noch so sehr, dass er seinem Freunde einen Wechsel auf 24.000 Livres ausstellte, damit dieser im Ausland davon leben könnte, falls er ihn im Zweikampf töten sollte. Mein Hauptmann sagte zu seinem Freund: Ich schlage mich nicht eher, als bis du diesen Wechsel angenommen hast. Kannst du glauben, Freund, dass ich imstande wäre, dich zu überleben, wenn ich dich getötet hätte? Herr, ich hoffe, Sie bestehen nicht darauf, dass ich unsere ganze Reise auf dieser launischen Bestie machen soll. Sie kamen eben von dem Bankier heraus, als der Platzkommandant und seine Leute sie umringten. So wurden sie in letzter Minute getrennt. Mein Hauptmann musste von seinem Freund Abschied nehmen, um ihn nie wiederzusehen. Denn kaum war er in seiner Heimat angelangt, so starb er. Und wer sagt dir, dass er gestorben ist? Ach, der Sarg, der Wagen mit dem Wappen. Mein armer Hauptmann, er ist tot, ich zweifle nicht mehr daran. Und der Priester mit auf dem Rücken gebundenen Händen. Und die Bedienten desgleichen. Und die Zöllner oder Gendarmen. Und die Rückkehr des Leichenwagens in die Stadt. Dein Hauptmann lebt. Ich zweifle nicht mehr daran. Ich hoffe... Aber Jakobs Pferd ließ Jakobs Herrn nicht ausreden. Es rannte wie der Blitz davon, sodass man bald nichts mehr von Jakob sah. Da aber Jakob und sein Herr nur dann etwas gelten, wenn sie beisammen und nichts mehr, sobald sie getrennt sind, so lieber aufmerksamer Zuhörer, lass uns zusammen schwatzen, bis sie sich wieder vereinigt haben. Vielleicht hältst du die Geschichte von Jakobs Hauptmann für ein Märchen, aber daran tust du Unrecht. Ich schwöre dir, dass ich sie selber aus dem Munde des Stabschirurgen, eines Herrn von Saint-Étienne, gehört habe. Dieser aber war ein sehr ernsthafter Mann, der gar nicht wie ein Spaßvogel aussah. Sieh dich also wohl vor, damit du nicht bei den Unterhaltungen zwischen Jakob und seinem Herrn das Wahre für falsch und das Falsche für wahrnimmst. Ich habe dich zur Genüge gewarnt, geneigter Zuhörer, und wasche mir nun die Hände. Aber diese beiden Offiziere waren doch allzu sonderbare Charaktere. Und deswegen misstraust du meiner Erzählung? Das ist nicht artig von dir, teure Zuhörer. Artig oder nicht, mir scheint, als sollten wir lieber nachsehen, was aus Jakob geworden ist. Ich glaube, wir haben ihn bei dem Wundarzt zurückgelassen, der sein verletztes Knie behandeln sollte, aber mehr an sein Honorar als an Jakobs Leiden zu denken schien. Keineswegs. Wir haben Jakob zuletzt auf seinem launischen Pferd gesehen, das wie der Blitz mit ihm davongaloppierte. Und seinen Herrn allein und ohne Unterhaltung zurückließ. Und warum sollte das eine das andere ausschließen? Vielleicht ist der Schuss ins Knie nicht das einzige Leiden, das Jakob im Laufe seines Lebens zu erdulden hatte. Vielleicht hat das wild gewordene Pferd ihn abgeworfen. Vielleicht sank Jakob ohne Besinnung zu Boden. Vielleicht hob man ihn auf und rief ihn durch starke Essenzen ins Leben zurück. Vielleicht machte sein Herr sich auf die Suche nach ihm und fragte alle Leute, denen er begegnete. Habt ihr nicht einen langen, hageren Mann gesehen, der einen Schecken ritt? Er ist vor einer Weile vorbeigesprengt, aber die Meere hat ihn vor St. Martin zu Boden geworfen. Ich habe selbst gesehen, wie zwei Männer ihn auf einer Bahre gebracht haben. Und wer war der, welcher so mit Jakobs Herr sprach? Ein Gastwirt, vor dessen Tür er angehalten hatte. Schnell, Herr Wirt, schnell ein Bett für den unglücklichen Menschen. Geschwind einen Chirurgen, einen Arzt, einen Apotheker. Jakob, Jakob. Sind Sie es, Herr? Ja, ich bin es. Sieh mich doch an. Ich kann nicht. So stand es dort oben geschrieben, dass ich eine gewaltige Beule davontragen sollte. Aber diesmal gab Jakobs Verwundung den Ärzten wenig zu tun. Sein Herr wachte die Nacht über an seinem Bett und pflegte ihn. Am anderen Tag frühstückten sie und machten sich aus dem Staube. Da aber nichts geeigneter ist, einen gegenwärtigen Schmerz zu verscheuchen, als die Erinnerung an einen früheren, der längst überstanden ist, lenkte Jakobs Herr die Unterhaltung dahin zurück, wo das mutwillige Pferd sie unterbrochen hatte. Gottlob! Du warst nun also im Hause des Chirurgen gut untergebracht. Nur, dass dieser tüchtige Doktor mir eine tüchtige Rechnung aufmachte. 24 Franken im Monat für Wohnung, Nahrung und Pflege, zahlbar im Voraus. Immerhin warst du auf dem besten Wege, dich zu verlieben. Entweder in die Frau des Arztes oder in seine Tochter. Ich glaube, Herr, Sie täuschen sich. Wie? Du glaubst, ich ließe mich monatelang damit abspeisen, wie du bei dem Wundarzt verweilst, ehe ich das erste Wort von deiner Liebesgeschichte höre? Nein, Jakob, das geht nicht. Tu mir den Gefallen und springe über die Launen der Doktorin und die Fortschritte deiner Heilung hinweg und komme zur Sache. Also, dein Knie ist fast geheilt, du fühlst dich ganz wohl und du liebst. Gut, Herr, ich liebe, da sie es so eilig haben. Und wen liebst du? Eine große Brünette von 18 Jahren, voll und gut gewachsen, mit großen schwarzen Augen, kleinem roten Mund, schönen Brauen, reizenden Händen. Ach, Herr, die reizenden Hände, diese Hände. Du glaubst, sie noch zu halten? Sie selber, Herr, haben sie mehr als einmal verstohlen ergriffen. Und nur von diesen kleinen Händen hat es abgehangen, dass sie nicht alles mit ihnen getan haben, wonach es ihnen gelüstete. Weiß der Himmel, darauf war ich nicht gefasst. Ich noch weniger. Ich kann mich weder an eine große Brünette erinnern, noch an ihre hübschen Hände. Bemühe dich, etwas deutlicher zu werden. Schön, aber dazu ist es nötig, dass wir wieder in das Haus des Chirurgen zurückkehren. Meine Wunde hatte sich fast ganz geschlossen, so dass ich mit Hilfe einer Krücke ausgehen konnte. Und es blieben mir noch ganze 18 Franken. Ich ging ins nächste Dorf, trat in eine Schenke, ruhte mich ein wenig aus und gerade wollte ich mich auf den Heimweg machen, da hörte ich vor dem Haus das durchdringende Geschrei einer Frau. Ich bin zugrunde gerichtet! Sie lag am Boden, riss sich die Haare aus und zeigte auf die Scherben eines großen Kruges. Ach, ich bin zugrunde gerichtet. Wie soll ich den Krug bezahlen? Wie soll ich meine armen Kinder ernähren, wenn mir der Verwalter dieser hartherzige Büttel alles wegnimmt? Gute Frau, was ist euch zugestoßen? Seht ihr nicht, ich bin gestolpert und gefallen. Der Krug ist zerbrochen und das ganze Öl ist ausgelaufen. Nun, was war es wert, das ausgelaufene Öl? 9 Franken. Mehr, als ich in einem Monat verdienen kann. Ich gab ihr 2 Laubtaler. Das macht 12 Franken. Und ohne ihren Dank abzuwarten, machte ich mich auf den Heimweg. Das, Jakob, war eine schöne Tat. Eine Dummheit war es, Herr, verzeihen Sie. Ich war noch nicht 100 Schritte von diesem Dorf entfernt, als ich mir sagte, und bei meinem geldhungrigen Arzt angekommen, mit leerer Börse, fühlte ich es noch viel deutlicher. Du könntest recht haben, und mein Lob ist vielleicht ebenso wenig am Platz wie dein Mitgefühl. Ich sehe die Folgen voraus. Du wirst einem hartherzigen Chirurgen ausgeliefert sein. Er wird dich aus dem Hause jagen. Es fehlte nicht viel und du müsstest vor seiner Tür auf einem Misthaufen sterben. Und doch, Jakob, gerade deswegen, ich bleibe bei meinem ersten Urteil. Nun, Herr, erlauben Sie, dass ich das ein wenig anders betrachte. Ich war auf freiem Feld. Die Nacht war bereits hereingebrochen, als 3 Banditen aus dem Buschwerk hervorsprangen, sich auf mich stürzten, mich zu Boden warfen, meine Taschen durchwühlten und höchst erstaunt waren, so wenig Geld bei mir zu finden. Als Zeugen des Almosens, das ich jener Frau gespendet hatte, waren sie überzeugt, dass einer der leichten Herzens einen halben Louisdor fahren lässt, derer mindestens noch 20 haben müsste. In ihrem Zorn überlegten sie schon, ob sie mich nicht kalt machen sollten, damit ich sie nicht anzeigte. Glücklicherweise hörten sie ein Geräusch und entflohen. So kam ich mit ein paar Schlägen und Prellungen davon. Ich machte mich wieder auf den Weg und langte um 2 Uhr nachts, bleich und entkräftet, bei meinem Wundarzt an. Als ich den Doktor weckte... Jakob! Aber Herr, was ist mit Ihnen? Sie knirschen mit den Zähnen. Ja, das tue ich. Ich habe den Degen in der Faust. Ich bin außer mir. Ich stürze mich auf deine Räuber los und räche dich. Erkläre mir doch, wie konnte derjenige, der die große Rolle dort oben geschrieben hat, da hineinschreiben, dass eine so großmütige Handlung so übel vergolten werden sollte? Wie kann er es ruhig mit ansehen, dass die Banditen dich misshandeln und mit Füßen treten? Er, den man doch den Inbegriff aller Vollkommenheit nennt. Langsam, lieber Herr, langsam. Was Sie da sagen, klingt mir verteufelt ketzerisch. Warum siehst du dich so um? Ich schaue, ob niemand sie gehört hat. Der Doktor befühlte meinen Puls und stellte fest, dass ich Fieber hatte. Ich legte mich nieder, ohne mein Abenteuer zu erwähnen, und grübelte lange vor mich hin. Was sollte ich tun? Ich hatte nicht einen einzigen Sou und ich durfte nicht daran zweifeln, dass man mir am anderen Morgen den Preis abverlangen würde, auf den wir uns geeinigt hatten. Mein armer Jakob, was wirst du anfangen? Was wird nur aus dir werden? Deine Lage entsetzt mich. Gnädiger Herr, beruhigen Sie sich. Hier bin ich ja. Das hatte ich ganz vergessen. Aber wie erging es dir am anderen Morgen? Herr, man weiß im Leben weder, worüber man sich freuen, noch worüber man sich betrüben soll. Das Gute führt das Schlechte und das Schlechte das Gute mit sich. Wir tappen im Dunkeln unter dem, was dort oben geschrieben steht und sind gleicherweise unvernünftig in unseren Wünschen, unserer Freude und unserem Kummer. Jakob, du bist ein Philosoph, gestehe es nur. Ich weiß recht gut, dass diese Gattung Menschen bei den Großen verhasst ist, vor denen sie die Knie nicht beugen, bei den Beamten, die von Amts wegen die Vorurteile beschützen, welche diese angreifen, und bei den Völkern, die von jeher die Sklaven der Tyrannen waren, die sie unterdrücken, der Schurken, die sie betrügen, und der Possenreißer, die sie belustigen. Du bist ein Philosoph, Freund Jakob. Und das tut mir um deinetwillen leid. Aber wie wäre es, wenn Jakob seine Liebesgeschichte zu Ende erzählen würde, statt sich auf die Philosophie zu verlegen? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Überhaupt nicht. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass meine Zeit für diesmal um ist, dass ich dich verlassen muss und dass wir uns, wenn es dort oben geschrieben steht, ein andermal weiter unterhalten wollen. Wenn es mit deiner Neugier nur halb so weit her ist, wie du mich glauben machen willst, lieber Zuhörer, wirst du mir Dank dafür wissen. Jacques le Fatalist et son Maître, Jakob und sein Herr. Ein Radioroman in 3 Folgen von Denis Diderot. Für den Funk eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. Folge 1. Es sprachen Erzähler Stefan Wigger, Hörer Klaus Herm, Jakob Otto Sander, sein Herr Lothar Blumhagen. In weiteren Rollen Christian Brückner, Christa Lorenz, Erik Fessen, Hans-Werner Bussinger, Wolfgang Kondrus, Otto Czarski, Klaus Miedl, Marion Klippert, Margot Leonard, Ilse Neubauer. Musik Helge Jörns und das Amati-Ensemble. Regieassistenz Stefan Dutt, Schnitt Rosel Wack, Ton Ernst Becker, Regie Manfred Marchfelder.